Sechstens, der Angeklagte darf die Unwahrheit sagen und Meineid vor Gericht schwören. Zitat: Ein Angeklagter, der von dem Richter nicht nach dem Rechte gefragt wird, darf schwören, er wisse nichts von dem Verbrechen, von dem er in Wirklichkeit wohl weiß, indem er hinzudenkt, er wisse nichts, was er auszusagen verpflichtet sei. Darf ein Angeschuldigter, der vom Richter rechtmäßig befragt wird, unter seinem Eid das Verbrechen, das er begangen hat, ableugnen? Die probablere Ansicht antwortet mit Nein, aber eine genügend probablere Ansicht gestattet dem Angeklagten, das begangene Verbrechen eidlich abzuleugnen, indem er hinzudenkt, er habe es nicht so begangen, dass er es gestehen müsse. Diese zweite Ansicht, obwohl weniger probabel als die erste, ist den Angeschuldigten und den Beichtvätern anzuraten. Zitat Ende. Wir sehen, es weht uns der Jesuitengeist des Probabilismus entgegen. Es gab weite Kreise, auch katholische Geistliche in Deutschland, die auf das Tiefste entsetzt waren, dass die Unmoral eines Liguori für die Gesamtkirche als Richtschnur anerkannt war. Als Beweis für das richtige Urteil, das sie über den Wert Liguoris hatten, sei der Ausspruch des großen katholischen Theologen Ignaz von Döllinger erwähnt. Zitat: Wie es aber jetzt, seit dem 18. Juli 1870, in der römischen Gemeinschaft aussieht und was für die nächste Zeit zu erwarten ist, mögen Sie daraus ersehen, dass das Monströseste, was je auf dem Gebiete der theologischen Lehre vorgekommen, ohne eine einzige dagegen laut werdende Stimme hat vollbracht werden können. Ich meine die feierliche Proklamierung von Alfons von Liguori zum Doktor Ecclesiae, des Mannes, dessen falsche Moral, verkehrter Marienkult, dessen beständiger Gebrauch der krassesten Fabeln und Fälschungen seine Schriften zu einem Magazin von Irrtümern und Lügen macht. Mir ist in der ganzen Kirchengeschichte kein Beispiel einer so furchtbaren, so verderblichen Verwirrung bekannt, und dazu schweigt alles. Und in allen Seminarien wird die nachwachsende Generation des Klerus mit diesen Büchern vergiftet. Zitat Ende. Die immer wieder auftauchenden, irreführenden Behauptungen, als seien diese tiefstehenden Lehren nicht für die gesamte Kirche bindend, werden nicht nur durch amtliche päpstliche Erlasse, sondern auch schon dadurch widerlegt, dass die neueren Morallehrer, vor allem der Jesuit Lehmkuhl, völlig auf Liguori fußen und den gleichen Tiefstand zeigen, vor allem aber durch die Tatsache, dass alle römisch-katholischen Geistlichen sie jahrelang als maßgebend studieren. So kann denn seit Liguori für jeden, der die Geschichte und Bedeutung dieses Kampfes um die Moral der Kirche kennt, gar keine Zweifel daran sein, dass die Morallehre des Jesuitismus von der des Katholizismus seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr zu trennen ist. Hiermit ist das Schicksal des Katholizismus besiegelt. Wir lernten bei der Betrachtung der abgestuften Dressur des Kriegsheeres schon die Tatsache würdigen, dass der Leichnam Loyolas zwangsläufig nur die lebendigen Seelen der Katholiken mordet und sie nach jenen beiden Arten verwesen lässt, die wir in der Natur als die Arten der Verwesung toter Körper finden, Mumifizierung, also Vertrocknung, oder Fäulnis. So nannten wir die beiden Auswirkungen seiner Einflüsse. Die Verwesung in Fäulnis war für den Orden das sicherste, gewissenloseste Mittel zur Macht, das er in den ersten Jahrhunderten seines Bestehens besonders den Mächtigen dieser Erde gegenüber gern anwandte. Sie griff dann rascher und weiter um sich, als er dachte, sodann die wichtige Ursache für sein Verbot war. Heute, wo die Mumifizierten zu einem Heer von 7 Millionen angeschwollen sind und mit ihrer Vertrocknung auch andere noch anstecken, heute, wo fast alle geistliche jesuitische Dressur ausgesetzt werden, steht die Wirkung des Probabilismus, die Fäulnis, die Entsittlichung nicht mehr so krass im Vordergrunde. Aber da diese Morallehre heute als die von der Kirche befohlene Richtschnur auftreten kann und Richtschnur für die Wirkungsweise aller Geistlichen im Beichtstuhl geworden ist, wirkt sie, wenn auch unauffälliger, doch umso verheerender. Sie wirkt sich aber auch noch weit über die Grenzen der Katholiken im Volke in den Reihen der Nicht-Katholiken aus, die noch ahnungsloser als viele freie Katholiken diesen schauerlichen Tatsachen gegenüberstehen. Die beiden Gruppen, die Mumifizierten und die in Fäulnis Verwesenden, mehren sich im katholischen Volke, je länger nun schon der Jesuit voll herrscht. Sie bewirken die Widerstandsunfähigkeit gegen den Juden, und je größer diese beiden Gruppen werden, umso mehr zerdrücken sie zwischen sich die aufrechten, sittlich hochstehenden Katholiken und drängen sie zwangsläufig aus ihrer Kirche in das freie deutsche Volk.